Heute mit Pastor Joseph Prince. Paulus verneint dies entschieden in Römer 6, Vers 1. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Kritiker der Gnadenbotschaft zitieren oft diesen Vers, folgen aber nicht Paulus' Antwort. Er antwortet, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, sind, Vergangenheitsform. Mit anderen Worten, es ist für uns, die wir durch Christus gestorben sind, unmöglich, in Sünde zu leben. Es ist zwar möglich, zu sündigen und Fehler zu machen, aber ein Leben in Sünde ist laut diesem Vers für jemanden, der wirklich gerettet ist, nicht möglich. Ein wiedergeborener Christ kann nicht in Sünde leben. Wir leben nicht in Sünde, auch wenn Fehler passieren können und wir Sünden begehen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es steht uns nicht zu beurteilen, wie lange jemand in Sünde gelebt hat. Das ist weder meine noch deine Aufgabe. Eine Person, die wirklich wiedergeboren ist und dennoch in Sünde lebt, sei es Ehebruch oder ein Doppelleben, wird oft kritisiert. Manche sagen dann, dass solche Personen Gottes Gnade missbrauchen, wenn sie behaupten, einmal gerettet, immer gerettet zu sein. Doch unser Problem ist nicht, dass Menschen Gottes Gnade ausnutzen. Vielmehr nehmen zu wenige Menschen Gottes Gnade in Anspruch. Würden mehr Menschen sie empfangen, würde sich ihr Leben verändern. Also ist das Problem nicht das Ausnutzen von Gottes Gnade, sondern dass zu wenige Menschen Gnade in Anspruch nehmen. Ich sehe das Problem darin, dass Menschen andere beurteilen und sich aus rein menschlicher Sicht ein Urteil erlauben. Aber Gott gibt uns nicht das Recht zu sagen, dass jemand, der eine Woche oder ein Jahr in Sünde lebt, nicht wirklich wiedergeboren sei. Wir können das nicht beurteilen. Es könnte eine Person geben, die in einer Beziehung mit jemandem ist, der nicht gläubig ist. Und obwohl das schon jahrelang so geht, beten die Eltern weiterhin für sie. Wenn diese Person im Herzen wirklich wiedergeboren ist, besteht ein innerer Konflikt, eine Unruhe. Sie kann ihr Leben nicht in vollem Maße genießen. Und eines Tages wird sie umkehren. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu urteilen oder Zeitrahmen festzulegen. Genau wie die Bibel keine Zeit angibt, wie lange der verlorene Sohn weg war. Was ich jedoch weiß, ist, wenn die Bibel zu Menschen spricht, die nicht gerettet sind. Es gibt Menschen, die sich zwar zu Christus bekennen, aber nicht zu Christus gehören. Es gibt Menschen, die sich Christen nennen, aber nie wiedergeboren wurden. Ich spreche von wahren Gläubigen. Sie können nicht in Sünde leben. Paulus fragt, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Warum wurde Paulus dafür kritisiert? Zurück zum Kontext. Am Ende des vorherigen Kapitels und dann zu Beginn von Kapitel 6 wird dies angesprochen. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Paulus lehrte, dass das Gesetz hinzukam. Mit dem Gesetz sind die 10 Gebote gemeint. Das Gesetz kam hinzu, nicht als Hauptagenda, sondern nebenbei, para im Griechischen. Was bedeutet, an der Seite zu sein? Also ist es nicht Gottes Hauptanliegen. Gottes Hauptanliegen ist immer die Gnade. Das Gesetz ist daneben hereingekommen. Aus welchem Grund? Es kam hinzu, damit das Maß der Übertretung voll würde. Nicht etwa, um Heiligkeit zu fördern, sondern die Übertretung. Viele Menschen missverstehen das und denken, Gott habe das Gesetz gegeben, um die Menschen heilig zu machen. Tatsächlich ist es das Gegenteil. Das Gesetz sollte das Bewusstsein der Sünde verstärken. Es ist vergleichbar mit der kleinen Injektion, die man erhält, um zu testen, ob der Körper über die nötigen Antikörper verfügt, bevor man die eigentliche Impfung erhält. Durch die Reaktion auf diese kleine Injektion kann festgestellt werden, ob der Körper bereit ist, die Krankheit zu bekämpfen. Das Gesetz wirkt ähnlich. Es bringt die Sünde hervor, die bereits in uns vorhanden ist. Ohne das Gesetz könnten wir denken, wir seien ohne Sünde. Es ist nicht so, dass das Gesetz die Sünde erschaffen hat. Das Gesetz ist vergleichbar mit einem Löffel in einem durchsichtigen Glas voll Wasser, in dem kleine schlammige Rückstände sind, die man jedoch nicht sehen kann. Man könnte annehmen, sie seien Teil der Farbe des Glasbodens. Doch sobald ich den Löffel hineinstecke und ein wenig umrühre, was passiert dann? Alle Partikel kommen zum Vorschein. Das Gesetz erschafft die Sünde nicht, genau wie der Löffel die Rückstände nicht erschafft, sondern sie lediglich aufwirbelt. Der Zweck des Gesetzes ist es, das Bewusstsein der Sünde zu erhöhen, damit die Menschen die Notwendigkeit von Christus als Retter erkennen. Ohne dieses Bewusstsein könnten sie meinen, äußerlich sei alles in Ordnung. Die schlimmste Situation ist, sich einer Krankheit nicht bewusst zu sein. Dem sollte ich hinzufügen, macht euch keine Sorgen, dass ihr eine Krankheit habt. Gott wirkt in eurem Körper, im Namen von Jesus, und durch seine Wunden seid ihr geheilt. Es gibt immer jemanden, der bei so einem Beispiel gleich denkt, oh nein, habe ich vielleicht etwas? Okay, jetzt schaut her. Das Gesetz kam hinzu, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das griechische Wort für voll werden ist pleonaso, etwas, das man quantifizieren kann. Wo das Maß der Sünde voll ist, man kann es quantifizieren. Das Maß ist voll geworden. Gnade hingegen ist nicht quantifizierbar. Überströmend werden ist hyperperisseo, wobei hyper bedeutet oder über. Perisseo bedeutet bereits Überfluss. Zusammengefasst spricht hyperperisseo von einem Überfluss, der weit über das Maß hinausgeht. Es ist wie ein Überfluten über die Ufer hinaus und dann noch weiter. Es handelt sich also um etwas, das man nicht quantifizieren kann. Wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Paulus muss so eindrücklich von der überströmenden Gnade gepredigt haben, dass manche daraus fälschlicherweise schlossen, er ermutige zur Sünde, damit das Maß der Gnade voll werde, was Paulus nie gesagt hat. Doch seine Botschaft war klar, wo Sünde zunimmt, überströmt die Gnade überreichlich. Wenn also Sünde in deinem Leben zunimmt und du durch Glauben die überreichlich überströmende Gnade ergreifst, wird diese Gnade überreichlich überströmend in deinem Leben sein. Kämpft ein Gläubiger mit Alkohol, kann er überreichlich überströmende Gnade in diesem Bereich empfangen. Viele reagieren jedoch mit Scham, die keine Gnade empfängt. Denn Scham ist das Gegenteil von Gnade. Statt mit Verurteilung, Schuld oder Selbstbeschäftigung zu reagieren, sollten wir dankbar sein und sagen, Herr, ich danke dir, dass dort, wo die Sünde zunahm, die Gnade überreichlich überströmend geworden ist. Dies soll nicht zur Sünde ermutigen, aber es zeigt auf, dass du nicht hoffnungslos sein musst, selbst wenn Sünde vorhanden ist. Es gibt Hoffnung für uns alle, für unsere Familien, unser Leben und sogar für ganze Nationen. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist? Wo? Ihr aus Singapur, ihr versteht, wie wichtig der Standort ist, oder? Wenn ihr ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollt, worauf achtet ihr dann zuerst? Auf den Standort. Ihr schaut euch die Schule an, in die ihr euer Kind schicken wollt und versucht, eine Wohnung in der Nähe zu finden. Die Schule muss gut erreichbar sein, nicht wahr? Wenn ihr in Immobilien investieren möchtet, konzentriert ihr euch auf die Lage und darauf, was ihr euch leisten könnt, um den bestmöglichen Ort zu wählen, richtig? Also, wo? Wo auch immer die Sünde zunimmt, dort kann Gottes Gnade umso reichlicher überströmen. Über Jahre hinweg bat ich den Herrn, mir zu helfen, die Tiefe seiner Gnade zu verstehen. Und er öffnete mir die Augen. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte der 12 Jünger. Judas hatte sich am Vorabend von Jesu Kreuzigung erhängt. Nach seiner Auferstehung sorgte Jesus als erstes dafür, dass ein Engel die Jünger am leeren Grab begrüßte und ihnen ausrichtete, sie sollten besonders Petrus sagen, dass er auferstanden ist. Unter allen Jüngern hatte Petrus Jesus am meisten im Stich gelassen, und dennoch wurde sein Name speziell genannt. Wo die Sünde Überhand nahm, überströmte die Gnade umso mehr. Erinnert ihr euch an das Frühstück am Ufer des Sees Genezareth, als Jesus Petrus fragte, liebst du mich? Was sagte Jesus dreimal zu Petrus? Weide meine Schafe, weide meine Lämmer, hüte meine Herde. Unter allen Jüngern, die dort waren, und sie waren alle zugegen, verlieh er diese bedeutende Ehre, die Herde zu weiden, eine Position der Führung und Autorität. Wem? Ausgerechnet dem, der am meisten versagt hatte. Gnade ist nicht natürlich. Wenn man nur natürlich denkt, kann man ihre Schönheit nicht erfassen. Amen? In Römer 11, Vers 6 wird Gnade folgendermaßen definiert. Wenn aber aus Gnade, manchmal ist der beste Weg, etwas zu definieren, einen Gegensatz darzulegen. Jeder kann das verstehen, sogar ein Kind. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Werke, das bedeutet Leistung, okay? Dies verdeutlicht, dass Gnade und Werke gegensätzlich sind. Gnade ist unverdiente Gunst. Wenn wir versuchen, sie uns zu erarbeiten, verfehlen wir ihren Kern. Das größte Hindernis für viele, die aufrichtig den Himmel erreichen wollen, die nach dem Tod für immer bei Gott sein wollen, ist nicht die Sünde an sich, denn jeder sündigt, sondern was? Heißt das also, dass niemand in den Himmel kommt? Nein, wir wissen, dass Menschen in den Himmel kommen können. Aber wie kommt man dorthin? Das größte Hindernis ist die Vorstellung, es durch eigene Leistung zu erreichen. Die Sünden von Menschen qualifizieren sie gerade für den Retter. Ohne Sünde bräuchte es keinen Retter. Unsere Leistung steht uns oft im Weg, nicht unsere Sündhaftigkeit. Unsere Sündhaftigkeit berechtigt uns gerade, Christus als unseren Retter in Anspruch zu nehmen. Es gab eine Zeit, in der Gnade nicht so intensiv gepredigt wurde wie heute. Natürlich sprachen die Leute über Gnade und Erlösung, aber die Intensität und Tiefe, mit der das Evangelium der Gnade heute verkündet wird, war damals nicht vorhanden. Als ich begann, tiefer in diese Botschaft einzutauchen, war es zunächst ein kleiner Kreis, der dann immer weiter wuchs. Ich erinnere mich, wie Gott mich nach Australien führte, von Singapur Down Under. Und von dort aus verbreitete sich die Botschaft weiter. Heute ist das Evangelium der Gnade weit verbreitet und wird von vielen gepredigt. Es ist zu einem Hauptthema geworden und es entstehen Lieder und Predigten darüber. Songs are written about grace. Manchmal höre ich meine eigenen Botschaften aus anderen Mündern, oft ohne Erwähnung meiner Person, was völlig in Ordnung ist. Gott gab mir diese Botschaft nicht, damit sie bei mir bleibt, sondern damit sie weitergegeben wird. Wie meine Frau sagt, es ist eine Gnadenrevolution. Wie könnte es eine Revolution geben, ohne dass die Botschaft der Gnade verbreitet wird? Mein einziges Problem ist, wenn einige behaupten, sie seien die Ersten mit dieser Botschaft, auch wenn sie es von mir haben. Aber egal, ich bin so froh über das, was weltweit geschieht. Allerdings gibt es auch Menschen, die die Gnade neu definieren wollen, um ihre eigene Botschaft besser zu positionieren. Sie verpacken ihre Lehren geschickt und geben vor, Gnade zu verstehen, während sie eigentlich eine alte Botschaft in neuem Gewand präsentieren. Sie versuchen es bloß mit Gnade abzurunden, obwohl sie in Wirklichkeit ihre alte Botschaft nur mit einem Anschein von Gnade tarnen. Und dann definieren einige von ihnen die Gnade neu. Sie behaupten, Gnade bedeute nicht unverdiente Gunst, sondern Befähigung. Hier liegt ein Missverständnis vor. Sie verwechseln die Definition der Gnade mit ihrem Ergebnis. Laut Römer 11, Vers 6 ist Gnade unverdiente Gunst. Das ist die klare Definition. Die Erfahrung dieser unverdienten Gunst führt zu einer Befähigung. Aber die Befähigung ist nicht die Definition von Gnade. Gnade muss in unserem Leben als etwas erfahren werden, das wir nicht verdienen und für das wir nichts getan haben. Erst dann kann sie uns befähigen, wie im Fall der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Jesus gewährte ihr zuerst Gnade, unverdiente Gunst. Und diese Gnade befähigte sie dann, ein neues Leben zu führen. Seht ihr den Unterschied? Als ich jünger war und das Neue Testament zu lesen begann, fing ich mit Matthäus Kapitel 1 an. Dieses Kapitel beginnt mit einem Stammbaum, der mit Abraham zeugte Isaak startet und so weiterführt. Anfangs fragte ich mich, warum so viel Wert auf diese Abfolge des Zeugens gelegt wurde. Doch als ich mehr über Gnade lernte, begann ich, die Gnade Gottes überall in der Bibel zu sehen. Hier ist ein Foto vom ersten Matthäus-Kapitel in meiner Bibel. Interessanterweise werden in diesem Stammbaum zunächst keine Frauen erwähnt, obwohl ihre Rollen entscheidend waren. Abraham zeugte Isaak durch Sarah und Isaak zeugte Jakob durch Rebekka. Doch ihre Namen werden nicht genannt. Diese wichtigen Frauen in der Bibel werden nicht erwähnt. Doch dann, im Vers 3, wird plötzlich Tamar erwähnt. Juda zeugte Peres und den Serach mit der Tamar, die mit ihrem Schwiegervater Juda schlief. her father-in-law. Was ein klarer Fall von Ehebruch war, wie ausführlich in 1. Mose 38 beschrieben. Man kann das nicht beschönigen. Sie verkleidete sich als Hure und schlief mit Juda. Und ihre Geschichte und ihr Name werden hier hervorgehoben. Weiter im Text. Peres zeugte den Hesron und so weiter. Dann in Vers 4, Nachschon zeugte den Salmon. Salmon ist das englische Wort für Lachs, aber das hat nichts mit Fischen zu tun. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Ihr erinnert euch an die Geschichte von Boas. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Also, zuerst zeugte Nachschon seinen Sohn namens Salmon, der Rahab heiratete. Rahab ist die Prostituierte von Jericho. Ihr Haus hielt als einziges stand, als die Mauern von Jericho fielen. Man kann immer noch die Ruinen sehen, wenn man die Stadt Jericho besucht. Obwohl dieses Gebiet, sagen wir mal, etwas zwielichtig ist. Man sollte dort nicht einfach so hingehen. Man sollte für Sicherheit sorgen. Es ist nicht der Ort, den wir unseren Erstbesuchern empfehlen würden, aber ich gehe trotzdem ab und zu dorthin. Man kann immer noch den Haufen von Jerichos Ruinen sehen, darunter eine kleine Ruine, die man für Rahabs Haus hält. Wo sie das Goldene, jetzt denke ich an chinesische Filme, wo solche Dinge oft golden sind. Rahab ließ das scharlachrote Seil herunter, das das Blut von Jesus symbolisiert. Sie glaubte an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und sie und ihr Haus wurden gerettet. Stellt euch vor, was mit dieser ehemaligen Prostituierten geschah. Wo die Sünde zunahm, da überströmte die Gnade noch mehr. Sie heiratete Salmon, den Sohn von Nachschon. Nachschon ist eine faszinierende Persönlichkeit. Er ist der Anführer des Stammes Juda. Unter allen 12 Stämmen ist es Juda, der stets dazu berufen wird, in der Schlacht die Führung zu übernehmen. Stellt euch vor, wer an vorderster Front reitet. Genau, Nachschon. Gemäß der rabbinischen Tradition, von der ich in rabbinischen Schriften gelesen habe und der ich zustimme, weil sie meinem Geist entspricht, teilte Gott das Rote Meer erst, als die erste Person ihren Fuß hineinsetzte. Das erinnert stark an den Jordan, wie es in der Bibel beschrieben ist. Als die Priester den Fluss betreten hatten, teilte Gott die Wasser. Gott erwartet zuerst den Glauben, dann folgen die Wunder. Ihr müsst im Glauben voranschreiten, dann werdet ihr die Wunder erleben. Es beginnt nicht damit, dass ihr zuerst seht und dann glaubt, das kann jeder. Nach der rabbinischen Überlieferung ritt Nachschon auf seinem Pferd direkt ins Rote Meer, nachdem Mose zu Gott gebetet hatte, bis das Wasser die Zügel seines Pferdes erreichte. Und dann teilte Gott das Meer. Nachschons Sohn, Salmon, heiratete die ehemalige Prostituierte aus Jericho, einem Ort, wo die Sünde überhand nahm, doch die Gnade umso mehr überströmte. Unter all den Stämmen und Frauen, selbst unter den herausragenden, glaubensstarken Frauen, wird Sarah beispielsweise nicht erwähnt. Aber Tamar findet Erwähnung. Ebenso wie Rahab. Und dann kommt Boas ins Spiel. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Erinnert euch an Ruths Geschichte. Sie ist die einzige Frau, von der die Bibel sagt, sie sei eine tugendhafte Frau. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie, wird in Sprüche 31 gefragt. Und Ruth ist die einzige, die namentlich als solche gewürdigt wird. Boas selbst bestätigt, dass die ganze Stadt ihre Tugendhaftigkeit kennt. Das einzige Manko bei Ruth ist, dass sie keine Jüdin war. Sie stammte aus Moab, dem heutigen Jordanien. Sie war eine Moabiterin. Das Gesetz in 5. Mose sagt klar, dass kein Moabiter in die Gemeinde des Herrn eintreten darf. Ein Fluch lastete auf den Moabitern, eine Thematik, die eine eigene Predigt wert wäre. Trotzdem wird Ruth namentlich erwähnt. Und weiter? Boas und Ruth zeugten Obed. Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. So wurde die einstige Prostituierte zur Ur-Ur-Urgroßmutter Davids, des ersten von Gott berufenen Königs. Saul war zwar der erste König, doch David war der von Gott Auserwählte. Eine interessante Wendung, nicht wahr? Ich kann euch die Geschichte erzählen, wie dieses Haus zu einer großen Herberge wurde, einer Karawanserei, wie man sagt. Ein Ort, an dem die Leute kamen, ihre Esel abstellten und verweilten. Deshalb war kein Platz für Jesus in der Herberge, obwohl er ein rechtmäßiger Erbe war, direkt aus der Linie Davids. All das geschah in Bethlehem. Seht, König David zeugte Salomo. Moment mal, David hatte doch 18 Söhne, manche sagen 19, von verschiedenen Frauen, ganz zu schweigen von seinen Nebenfrauen, den Konkubinen. Denkt bei Konkubinen an Kantinen, eine kleine Eselsbrücke für euch. Und alle Frauen sagen, entweder Amen oder Au. David hatte 18 Söhne und eine Tochter. Von all seinen Söhnen wählte Gott Salomo aus. Und wer ist Salomos Mutter? Bathsheba, die Frau Urias. Der erste Teil ihres Namens, Bath, das englische Wort für Bad, verrät viel. Es geschah alles, als sie ein Bad nahm. David beging mit ihr Ehebruch. Später wurde sie eine seiner Frauen. Doch unter all diesen Frauen und Söhnen wählte Gott die aus, wo die Sünde überhand nahm. Und ließ seine Gnade umso mehr überströmen. Gott möchte damit zeigen, dass deine Sünde nicht dein Schicksal bestimmt. Sie wird dich nicht festlegen, nicht kennzeichnen, nicht definieren. Gnade, überströmende Gunst wird dein Leben prägen. Ein kräftiges Amen dazu. Man könnte meinen, Paulus ermutige dazu, so viel zu sündigen, wie man möchte, weil Gnade dann überströmt. Nein, das sage ich nicht. Und das sagt auch Paulus nicht. Aber nur weil du gesündigt hast, heißt das nicht, dass es das Ende ist. Wenn du begreifst, dass dort, wo die Sünde überhand nimmt, Gnade umso mehr überströmt, kannst du dich danach ausstrecken und sie in Fülle empfangen. Nun, wie können wir Gunst in unserem Leben mehren? Wir haben das geklärt, nicht wahr? Einige haben die Frage aufgeworfen, die Bibel lehrt, Jesus ist voller Gnade. Wenn wir also sagen, dass Sünde zunehmen muss, damit Gnade überströmt, wie passt das zu Jesus, der ohne Sünde ist? Zunächst einmal, ich habe nie behauptet, dass dies der einzige Weg sei, wie Gnade überströmt. Ich habe es lediglich so wiedergegeben, wie Paulus es sagte. Wo die Sünde zunimmt, überströmt die Gnade umso mehr. Aber das ist nicht der einzige Weg, das habe ich nie gesagt. Also, es stellt sich die Frage, wie Jesus voller Gnade und Wahrheit sein kann, ohne eine Sünde begangen zu haben. Erstens, er ist voller Gnade, um sie zu geben. Wir sind dazu aufgerufen, diese Gnade zu empfangen. Wer ist der Geber der Gnade? Man kann nicht geben, was man nicht besitzt, oder? Jesus ist also voller Gnade, bereit, sie weiterzugeben. Wir wiederum müssen all die Gnade empfangen, die er bereit ist zu geben. Amen. Aber selbst wenn das nicht genug wäre, um Zweifler zu überzeugen, nehmen wir an, Jesus sei voller Gnade, auch um zu empfangen. Ich glaube, er hat viel Gnade vom Vater empfangen. Er wuchs in Weisheit und Gunst. Wie kann es also sein, dass er ohne Sünde war und dennoch an Gnade zunahm? Hier liegt das Geheimnis, das wir lernen können. Es bedeutet nicht, dass man sündigen muss, um in den Genuss überströmender Gnade zu kommen. Aber ist es nicht ermutigend zu wissen, dass, wo Sünde ist, Gnade umso mehr überströmt? Ermutigt euch das? Lasst uns hier im Haus ein bisschen Ehrlichkeit praktizieren. Ermutigt euch das? Denn ich sage euch voraus, und das wird mit Sicherheit geschehen, wenn ihr lange genug lebt, werdet ihr irgendwann sündigen. Das ist kein Freibrief für die Sünde, sondern eine einfache Wahrheit. Diese Prophezeiung wird mit Sicherheit eintreffen, obwohl ich kein Prophet bin. Und diese Sünden müssen nicht immer offensichtlich sein. Sie können auch in Form von Unglauben, Zweifel, Angst oder Sorge auftreten. Alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde, heißt es in der Bibel. Aber findet ihr nicht auch, dass es eine ermutigende Botschaft ist? Ist es nicht tröstlich zu wissen, dass wegen Jesus Sünde uns nicht definiert? Gnade definiert uns, und zwar überreichlich. Aber wie vermehren wir Gnade in unserem Leben, wie Jesus es tat? Die Bibel zeigt uns, dass es um mehr als nur Taten geht. Gnade wächst nicht durch mehr Tun, sondern durch mehr Erkennen oder Sehen. Seid ihr noch dabei? Vor Jahren bat ich den Herrn, mir zu helfen, Gnade besser zu verstehen. Er führte mich zum Prinzip der Erstnennung, einem Prinzip, das besagt, dass die erste Erwähnung eines Themas in der Bibel besonders bedeutsam ist. Das erste Mal, dass Gnade erwähnt wird, ist bei Noah. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das erste Mal, dass in der Bibel die Gnade erwähnt wird. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Bei der Erforschung des Namens Noah, auf Hebräisch ist es Noach, was Ruhe bedeutet, wurde mir klar, Ruhe findet Gnade vor dem Herrn. Wie also vermehren wir Gnade in unserem Leben? Indem wir mehr in der Ruhe des Herrn verweilen. Hört mir gut zu. Im Herrn ruhen. Je mehr wir ruhen, desto mehr Gnade erfahren wir. Das bedeutet, sich innerlich von der Vorstellung zu lösen, man müsse alles selbst regeln. Es geht darum, innerlich loszulassen, die Sorgen und die Last abzugeben. Herr, du hast die Kontrolle. Diese Haltung der Ruhe bringt Gnade hervor.